In der Nacht kam ein Schneesturm. The snowstorm arose during the night. Pendant la nuit, il rencontra une tempête de neige. Lindbergh's struggle with sleep. L'aviateur lutte contre le sommeil. Motor. Dialogue de Lindbergh avec son moteur. Let's see. das nicht mehr weit. Jetzt müssen wir uns noch zusammennehmen, wir zwei. Hast du genug Öl? Meinst du, das Benzin reicht dir aus? Hast du kühl genug? Geht es dir gut? Das Eis ist schon ganz weg, das dich bedrückt hat. Der Nebel, das ist meine Sache, du machst deine Arbeit. Wir schaffen, wir zwei.